may be swift and fleeting. Hope may die yet of beautiful music comes each day like the dawn. Love is a song that never ends, one simple theme repeating, like the of a heavenly choir, love's sweet music flows Stört ihr mich? Lasst mich schlafen. Wach auf! Der Prinz ist geboren! Wir gehen und sehen uns ihn an! Komm, Eule, beeil dich! Das ist Well, wie schön. Ja, ja. Das ist wirklich ein Ereignis. Alle Tage wird nicht so ein hübscher Prinz geboren. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Ja, wir gratulieren auch. Wir gratulieren. Ich danke euch vielmals. Nun komm, wach auf, wir haben Besuch. Seht doch, der kleine Prinz will aufstehen. Wollen noch nicht. Klopfe. Aber es ist doch so. Hab ich recht? Er scheint schon wieder müde zu sein. Da wollen wir nicht länger stören und gehen. Los, Kinder. Husch, husch. Los, los. Husch, husch. Weißt du, ich habe mir gedacht, ich nenne ihn Bambi. Bambi? Da kriegt er aber einen feinen Namen. Bambi. Mein kleiner Bambi. Denn dazu laufen kann er auch schon. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Wachtel. Wo ist denn euer kleiner Prinz, der... Guten Morgen, Bambi. Guten Morgen, Bambi. Morgen, kleiner Prinz. Na? Guten Morgen, kleiner Prinz. Guten Morgen. Was für ein sonniger Tag. Müde. Warum kann er nicht besser laufen? Er ist doch schon so groß. Klopfe. Ja, Mama? Was hat dein Vater dir heute Morgen gesagt? Wenn dir nichts Vernünftiges einfällt, dann... Dann sei gescheit und halte deinen Mund. Komm, Bambi, steh auf. Versuch es noch mal. Nun mach, steh auf. Steh auf, Bambi, steh auf, Bambi, steh auf. Ich habe nichts dagegen. Blume riecht gut. Oh, danke schön. Thank you. Jetzt muss ich mich aber beeilen, dass ich zu meiner Mutti komme. Heute werde ich dir die große Wiese zeigen. Wiese? Was ist Wiese? Das ist etwas ganz Wunderschönes. Warum bist du mit mir nicht schon früher dahin gegangen? Weil du noch zu klein warst. Mutti, weißt du was? Was denn? Wir sind ja gar nicht die einzigen Rehe im Wald. Von wem weißt du denn das? Das weiß ich von Klopfer. Klopfer hat recht. Es gibt außer uns noch viele Rehe im Wald. habe ich die denn noch nie gesehen? Du wirst sie bald sehen. Auf der Wiese? Vielleicht. Ruhig jetzt. Wir sind gleich da. Du darfst nie, ohne vorher zu überlegen, loslaufen. Das ist sehr gefährlich. Auf der Wiese sind wir schutzlos. Dort kann man uns überall sehen. Es sind keine Bäume da, hinter denen wir uns verstecken können. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein. Warte hier. Ich gehe vor. Und wenn keine Gefahr für uns ist, rufe ich dich. Komm, Bambi. Es ist keine Gefahr. Nun komm. Darüber gesagt? Über was denn? Über das Blütenessen und das Blätter liegen lassen. Ach, das meinst du? Grünes Essen ist ganz besonders gesund. Man bekommt lange Ohren und wunderschöne große Füße. Mein Vater hat ja recht, aber scheußlich schmeckt es doch. Das darfst du aber meinem Vater nicht wieder sagen. Pass auf! Pass auf! Das ist die kleine Feline. Warum hat er denn Angst vor mir, Mama? Wahrscheinlich, weil du ihm noch nicht richtig guten Tag gesagt hast. Guten Tag, Bambi. Ich hab guten Tag gesagt. Na, willst du denn nicht antworten? Du hast doch nicht etwa Angst vor ihr. Na, dann geh doch zu ihr hin. Sei lieb, sag guten Tag. Er ist vor mir stehen geblieben und hat mich angeguckt. Ja, ich hab's gesehen. Warum waren denn alle still, als sie auf die Wiese kamen? Weil sie alle große Ehrfurcht vor ihm haben. Er ist von allen hier im Walde der Älteste, der Stärkste und der Klügste. Und deshalb heißt er auch mit Recht der König des Waldes. Thank you. Komm heraus, Bambi. Komm ruhig. Die Gefahr ist vorüber. Wir brauchen uns nicht mehr zu verstecken. Was war denn nur, Mutter? Warum sind denn alle so gerannt? Warum? Es waren Menschen im Wald. Das ist Schnee. Schnee? Ja, der Winter ist gekommen. Thank you. draußen. Ich werde sie dir noch einmal auseinanderknoten. Schrecklich lang, Mutter. Er kommt uns nur so lang vor. Er vergeht auch. Geduld. Ich habe so großen Hunger, Mutter. Ja, Kind. Ich weiß. Bambi! Bambi, komm schnell! Guck! Das erste frische Grün. Bambi, schnell, ins Dickicht. Schneller, Bambi! Schau dich nicht um! Lauf so schnell du kannst! Lauf! Wir haben es geschafft, Mutter! Wir haben es geschafft, liebe Mutter! Wir... Mutter! Mutter! Mutter! wartest vergebens auf deine Mutter. Sie kommt nie wieder. Der Mensch hat sie dir genommen. Du musst jetzt tapfer sein und musst lernen, allein für dich zu sorgen. Komm, mein Sohn. Vergessen. Na, ist denn das die Möglichkeit? Jeden Frühling dasselbe Lied. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Zittern und verdrehen die Augen. Dabei kriegen die dummen Dinger nur neue Federn. Du kennst mich wohl nicht mehr. Was denn? Das ist doch der kleine Prinz. Bambi. Donnerwetter, du bist aber schön groß geworden. Nun dreh dich mal um, Kerlchen, und lass dich betrachten. Hast dir ja schon ein ganz hübsches Geweih zugelegt. Wie komisch. Vor ein paar Tagen habe ich so an dich gedacht und mich gefragt, was mag wohl aus dem geworden sein? Hallo, Bambi. Kennst du mich noch? Klopfer. Jawohl! Hey, Brüder. Blume. Ja. Nanu? Was ist denn mit denen los? Ja, was soll denn das alberne Getue? Was? Das wisst ihr nicht? Das macht der Frühling. Das macht der Frühling? Ja, ja. Wenn der Frühling kommt, dann schnappt ihr alle über. Es kommt so. Ihr geht spazieren. In Gedanken versunken. Ihr seht weder nach links, noch nach rechts. Und plötzlich, ping, steht ihr vor einem süßen Gesicht und starrt. dann fangen auf einmal eure Knie an zu zittern. Da kommt wieder ein Kreisel. Und dann wieder fühlt ihr euch so leicht, wie eine Feder. Alle Erdenschwere ist abgestreift und ihr fühlt euch wie im siebenten Himmel. Und wisst ihr, was dann kommt? Dann dreht ihr euch um euch selbst. Immer schneller und schneller, bis ihr den Kopf verliert. Du, das ist ja schrecklich. Oh weh, furchtbar. Und was das Schlimmste ist, es kann einem jeden so ergehen. Darum nehmt euch sehr in Acht. Es kann dir passieren und dir und... Auch mir? Ja, sogar auch dir. Oh. Ausgeschlossen. Mir passiert das bestimmt nicht. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Den hat's erwischt. Kennst du mich nicht mehr? Ich bin Feline. uns droht Gefahr. Dort unten sind Menschen. Diesmal sehr viele. Darum müssen wir ganz tief in den Wald hinein. Komm, folge mir. Feline! Bambi! Bambi, wo bist du? Bambi! Steh auf, Bambi. Steh auf. Du musst aufstehen. Steh auf. Steh auf. Komm, ich führe dich. Warum seid ihr so aufgeregt? Familienzuwachs. Bei Bambi? Ja, bei Bambi. Na komm, Bambi. Ja, Papi, ich komme schon. Ich muss schon sagen, zwei so hübsche Rehkitzchen habe ich noch nie gesehen. Prinz Bambi kann sehr stolz darauf sein. Ah.